Lidl in Schwierigkeiten. Meine Heimat hat schöne Seiten. Der Weinbau schmückt die Hügel um Heilbronn, der Neckar schlängelt sich lieblich durchs Land. Die Menschen sind gesellig und für Schwaben durchaus offen. Ihr Arbeitsethos ist sehr protestantisch, egal ob es sich um Protestanten oder Muslime handelt, die Industrie entsprechend prosperierend. Audis zweitgrößtes Werk gibt mehr als 15.000 Menschen Arbeit, viele Zulieferbetriebe haben sich angesiedelt. Auch die Discounterkette Lidl, ein weiterer weltweiter Player, hat in Heilbronn ihren Sitz. Von den vielen Milliarden Euro, welche die Gründer verdient haben, sind einige Millionen in die Entwicklung der Region geflossen, die sich jetzt sogar Universitätsstadt auf das Ortsschild schreibt. Nur wenige werden hier Schlechtes über Lidl sagen, trotz gelegentlicher Skandale. Ich bin kein Fanboy, schätze aber die gute Qualität zu guten Preisen. Auch die Mafia schätzt Lidl offensichtlich, denn alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ist für die Clans sehr appetitlich. Von der Produktion über Vertrieb und Großhandel bis hin zum Verkauf an die Kunden. Überall gibt es Verdienstmöglichkeiten. Das musste auch der Discounter aus meiner Heimat erfahren, und zwar gleich mehrfach. Es gibt dazu eine längere Vorgeschichte, die uns ins Jahr 2003 zurück und nach Hamburg führt. Am 29. Oktober wurden dort im Hafen Container geröntgt, eine Ladung aus Brasilien, auf den Weg geschickt von einem Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Vibo Valentia, also Kalabrien und nicht in Brasilien. Vielleicht kam dem Zoll der kalabrische Versender spanisch vor. Die Zöllner zogen jedenfalls 255 Kilogramm Kokain aus einem doppelten Boden hervor. Heute eine lächerliche Menge, keiner Pressemitteilung wert. Damals reicht es noch für eine Pressekonferenz. Am 21. Januar 2004 wurde der Fund präsentiert. Und so kann man dieses Kokain auf einem Foto noch 20 Jahre später im Internet bestaunen. Ein Beamter vom Zollamt Waltershof hält fast schon mit Belustigung im Gesicht zwei Beutel mit massiven Blöcken in den Händen, vor sich auf dem Tisch einen Haufen aus durchsichtigen Plastiktüten, im Inneren weiße Brocken. Man schickte den Container weiter. Im Hafen von Gioia Tauro wurde er auf einen LKW verladen, dann abgeladen in Bologna. Da stand der Container, seines heimlichen Sinns entleert. Ein kleines Empfangskomitee zog die schweren Metalltüren auf. Die Käufer des Kokains und auch eine Abordnung des kolumbianischen Kartells waren zugegen. So war es kommune Praxis, es konnte keine Seite sagen, der Deal sei nicht zustande gekommen. Normalerweise. Außer der Deal war tatsächlich nicht zustande gekommen, so wie in diesem Fall, denn der Stoff lag ja in Hamburg in der Asservatenkammer, was zu dem Zeitpunkt nur keine der beteiligten Parteien wusste. Für die zwei Garanten, die Käufer den Kolumbianern überlassen hatten, fingen nun harte Zeiten an. Sie wussten, dass man ihnen Finger oder Zehen abtrennt, wenn ein Deal schiefging und per Post als Zahlungserinnerung an die Käufer schicken würde. Sie wussten, dass die Garanten für gewöhnlich getötet wurden, wenn auch das nichts half. Einige Wochen dauerte es, lange, sehr lange Wochen, für die zwei in der Hand des Kartells, bis die Situation geklärt war. Diese Lieferung war nur eine von vielen. Dahinter stand eine Gruppe um zwei kalabrische Geschäftsmänner, Francesco Ventrici und Vincenzo Barbieri. Sie waren in der Emilia-Romagna ansässig, Inhaber mehrerer Unternehmen für alles Mögliche, Baubetriebe, Immobilien. Eigentlich aber agierten sie für den Clan Mancuso aus Limbadio und Nicotera und belieferten mehreren 'Ndrangheta-Clans mit Kokain. Mit einigen Getreuen hatten sie eine Struktur aufgebaut, die über mehrere Kontinente reichte. Den Stoff kauften sie direkt von den Kartellen. Verborgen in Marmorblöcken, im Container oder mit Privatflugzeugen gingen Lieferungen nach Europa, nach Australien, auch nach Afrika. Einen Teil der Gewinne investierte Ventrici in eine Spedition mit dem Namen La Ventrans, die er auf seine Frau eintrug. Und jetzt kommen wir zu Lidl. Denn ein wichtiger Kunde dieser Spedition war die Supermarktkette, genau genommen Lidl Italia. Seit 1992 ist Lidl in Italien präsent. Der Mafia-Reporter Giovanni Tizian zitiert in einem Bericht für die italienische Antimafia-Organisation Libera einen Funktionär des Unternehmens, der an den Verträgen mitwirkte. Zitat: Was die von Lidl Italia abgeschlossenen Verträge betrifft, so möchte ich darauf hinweisen, dass die ersten Kontakte mit Ventrici auf das Jahr 2002 zurückgehen, als er zusammen mit seiner Frau Geschäftsführer von La Ventrans war. Zwei Jahre später hätte die Geschäftsbeziehung schon wieder vorbei sein können, denn die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Spedition. Kurz danach wurde ein neues Unternehmen gegründet, VM Trans. Der Discounterkette sei erneut ein vorteilhaftes Angebot gemacht worden, zitiert Tizian einen Lidl-Mann aus Vernehmungsprotokollen. Er persönlich habe deshalb den Vertrag unterzeichnet. Ermittler der operativen Spezialabteilung der Carabinieri beobachteten die Spedition von Ventrici in der Folge und wunderten sich. Geld auszugeben schien für das Unternehmen kein Problem zu sein. Über die Spedition mussten tatsächlich Erträge aus dem Drogenhandel verschleiert werden. 20.000 Euro hatte die Spedition als Startkapital und doch investierte sie mehr oder weniger sofort, und zwar reichlich. Medien bezifferten die Summe für das Jahr 2008 auf rund 3 Millionen Euro. Binnen kurzer Zeit wuchs der Fuhrpark auf 44 Fahrzeuge. Ich frage mich, wie Lidl unter solchen Umständen die Kooperation weiterführen konnte. Wo sollte ein neues Unternehmen Kapital für neue Laster hernehmen, nachdem vorher die ganze Spedition konfisziert worden war? Hält man von solchen Unternehmen dann nicht besser Abstand, um Ärger und Reputationsschäden zu vermeiden? Oder war ein bisschen Ersparnis so wichtig, dass all das egal war? Ich habe mir deshalb die beteiligten Manager von Lidl etwas näher angesehen. Man muss als Journalist vorsichtig sein, erst recht, wenn man etwas schreibt, was als Hinweis gelesen werden kann, dass jemand Bestechungsgelder annahm. Solche Hinweise sind mir nicht bekannt. Sicher ist aber, dass ein Mann im Jahr 2008 ein Beratungsunternehmen in den USA eingetragen hat, mit Sitz in einem namenlosen Backsteinbau in einem Industriegebiet bei York, Pennsylvania. Er trug den gleichen, nicht besonders häufigen Namen wie einer der von der Staatsanwaltschaft vernommenen Lidl-Manager. Im Jahr 2009 beschloss der Discounter, künftig auf andere Speditionen zu setzen. Es sei eine unternehmerische Entscheidung gewesen, man habe mehr Konkurrenz schaffen und so den Preis drücken wollen. Ein Jahr später verließ der Manager, der so hieß wie der US-Berater, Lidl. Der Manager wirkt heute als Berater für Kostensenkung in Unternehmen, genau wie ein paar Jahre früher der namensgleiche Berater. Seine Homepage hat dieselbe Adresse wie damals die des US-Beraters, nach dem Muster www.vornamenachname.com. Es ist also nicht verwegen, davon auszugehen, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Wenn dem so ist, diente dieses Unternehmen dazu, Geldflüsse an den Manager zu verschleiern? Oder wie fand der Mann neben seinem Job für Lidl noch Zeit für eine selbstständige Tätigkeit auf einem anderen Kontinent? Und zu welchem Zweck? Ich wüsste es gern. Ihn fragen geht nicht. Für einen freiberuflichen Consultant ist er schlecht zu erreichen. Die Homepage ist abgeschaltet, Kontaktdaten finden sich auch keine. Lidl äußert sich auf Anfrage nicht zu dem ehemaligen Beschäftigten und verweist auf eine Anzeige gegen Unbekannt, die man 2009 erstattet hat. Das Sparvorhaben des Discounters kam bei einem Unternehmer gar nicht gut an, dem betroffenen Spediteur Francesco Ventrici. Wutentbrannt kündigte er die Kooperation auf und brüllte seine Geschäftspartner an, entweder alles oder nichts. Noch am selben Abend weigerten sich Lastwagenfahrer in einem Lidl-Logistikzentrum im Süden, ihre Wagen zu beladen. Zugleich begann eine Serie von Anschlägen und Angriffen auf die Konkurrenz, die Lidl unter Vertrag genommen hatte. Klassische Mafia-Methoden eben. Zitat: »In Kalabrien dürfen nur Kalabresen die Transporte übernehmen«, war eine der Drohungen, die die Fahrer der beiden nun engagierten Speditionen aus der Toskana zu hören bekamen. Ihre Chefs zeigten alles an und beendeten die Geschäftsbeziehung. Lidl beauftragte eine weitere Spedition und einen Sicherheitsdienst dazu, doch auch hier Schwierigkeiten. Die Spitze von Lidl, so berichtete es die italienische Nachrichtenagentur ANSA, Agenzia Nazionale Stampa Associata, beschloss ein weiteres Treffen mit Ventrici. Beide Parteien kamen bei Ravenna zusammen. »Ihr wollt den Krieg«, zeterte Ventrici, »aber den Krieg gegen uns gewinnt nicht einmal der Papst.« Eine halbe Stunde später habe es einen Angriff gegen eine Lidl-Filiale in Tauria Nova gegeben, in Kalabrien, erzählt Roberto Saviano in seinem Buch »Zero, Zero, Zero« von 2013. Lieferanten der Spedition wurden von zwei Männern empfangen und angegriffen, mit Waffen in den Händen. Eine Woche danach knickten die Lidl-Funktionäre ein. Genug Schwierigkeiten, genug Verluste. Die VM Trans übernahm wieder, und zwar als Monopolist, wie zuvor. Eine Entscheidung auf der Ebene des Verwaltungsrats von Lidl Italia sei das gewesen, ist zu lesen. Von da an gab es keine Anschläge mehr auf Lidl-Filialen, keine blockierten Warenströme. Die Produkte von Lidl kommen in Kalabrien mit den Lastern der 'Ndrangheta an, resümierte der Journalist Tizian diese Zeit. 1 bis 2 Millionen Euro habe die Spedition pro Jahr an Lidl verdient. Ende Januar 2011 hatte der Spuk ein Ende. 9 Jahre nach dem ersten bekannten Vertragsabschluss, Ventrici wurde verhaftet. In Spanien und Österreich wurden Leute der Gruppe um Ventrici und Barbieri festgenommen, in Wien ein Pilot, der für die Gruppe Kokain in einen Privatjet schmuggeln sollte. Ventrici ist später zu langjähriger Haft verurteilt worden. Er gilt nicht als Mafia-Mitglied, im Gegensatz zu seinem Kompagnon Vincenzo Barbieri. Der war jedoch schon vorher aus dem Spiel. 2009 hatten die Ermittler ihn verhaftet, nach kurzer Zeit aber vorübergehend wieder freigelassen. Exakt einen Monat danach fand man ihn erschossen auf. Wichtig ist, Lidl war zu keinem Zeitpunkt beschuldigt oder Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, sondern Geschädigter. Das Geschäft mit Lebensmitteln ist in vielerlei Hinsicht für die Mafia interessant. Es werden gigantische Erträge erzielt, korrumpierte Einkäufer sind schwer zu überführen. Eine große deutsche Handelskette soll vor einigen Jahren gleich eine Gruppe von Privatdetektiven engagiert haben, um einen einzigen bestechlichen Mitarbeiter zu überführen. Clans können an eine Vielzahl von mit dem Handel verbundenen Dienstleistungen andocken. Schutzgeld. Sie können als Zwischenhändler profitieren oder indem man Geflüchtete zu Hungerlöhnen ausbeutet. So überrascht es weder, dass ein Clan unbedingt mit Lidl kooperieren will, noch dass ein anderer Clan im Jahr 2015 unbedingt eine Filiale in der Nähe eines Einkaufszentrums verhindern wollte, um dessen Umsatz nicht zu gefährden. Ein schwieriges Geschäftsumfeld für Lebensmitteldiscounter, ein gutes Geschäftsfeld für die Mafia. Ein Besitzer eines Einkaufszentrums wurde in seinem Zentrum ermordet und sein Sarg später nebst Leiche gestohlen. Auch das passierte in Kalabrien, und das alles passiert nur, weil es um richtig viel Geld geht und sich niemand das Geschäft kaputt machen lassen will. Sarg hin oder Sarg her. Wer bei Lidl dann dachte, er oder sie hätte alles gesehen in Bezug auf Mafia, sah sich getäuscht. Es kam noch dicker. Denn während Lidl 2009 noch mit der 'Ndrangheta zu kämpfen hatte, kündigte sich schon das nächste Unheil an, dieses Mal von Seiten der Cosa Nostra. Auf dieses Unheil stießen Ermittler in Catania, die einen Mafia-Clan belauschten, den Clan Laudani. Seit den 1960er Jahren hatten Ziegenhirten und Züchter illegale Metzgereien und Zuchtanlagen betrieben und sich zu Erpressern und Dieben gewandelt. Die Gruppe verbündete sich mit dem Clan Santa Paola Ercolano. In den 90ern gab es einen regelrechten Krieg im Milieu. Die Carabinieri bezifferten die Zahl der Morde im Rahmen dieser Faida auf mehr als 500 binnen 5 Jahren. Lidl hat, unbewusst und über längere Zeit hinweg, indirekt Gelder an die Laudani gezahlt. Denn der Discounter hatte Verträge abgeschlossen mit Unternehmen, die dem Clan zuzurechnen sind, und daraus flossen Gelder nach Sizilien, zu Angehörigen von inhaftierten Clanmitgliedern. Nachdem Lidl von den Ermittlungen Kenntnis erhalten hatte, hat das Unternehmen die Behörde sofort unterstützt. Am 1. April 2016 belauschten die Ermittler der Guardia di Finanza ein Gespräch zwischen 2 Statthaltern des Laudani-Clans in Mailand und erfuhren so, dass einer der beiden gemeinsam mit Orazio Salvatore Di Mauro, dem Mann der Enkelin des Clanbosses, bereits seit 2009 für Lidl arbeitete. Auch der Boss sei informiert darüber. Ein Alarmzeichen für die Ermittler, denn Di Mauro war einer der Anführer des Clans. Über das Handelsregister fanden die Finanzermittler heraus, dass es um ein Sicherheitsunternehmen geht, General Service. In den Jahren 2010 bis 2012 hatte dieses tatsächlich rund 1 Million Euro Umsatz mit Lidl gemacht. Für die Ermittler begann eine Fleißarbeit, denn die General Service war nur eines von vielen Unternehmen. Stück für Stück puzzelten sie das Gesamtbild zusammen. In einem Haftbefehl beschrieben sie später ein ganzes schmutziges Konsortium, das Unternehmenskunden wie Lidl bediente. In ihm waren mehrere Logistik- und Dienstleistungsunternehmen zusammengefasst mit einem nicht gerade nachhaltigen Geschäftsmodell. Die Unternehmen begingen reichlich Steuer- und Sozialversicherungsdelikte und waren deshalb auf Strohleute eingetragen, die das rechtliche Risiko trugen. Nach kurzer Zeit wurden die Betriebe in die Liquidation geschickt, alle Vermögenswerte entnommen und die Firmen dann an andere Standorte wegverlagert. Neu gegründete Unternehmen traten an ihre Stelle und erlitten dasselbe Schicksal. Die Hinterleute des Konsortiums blieben abgeschirmt, aus gutem Grund, denn sie galten als Mafiosi oder Mafianer. In dem Haftbefehl ist nachgezeichnet, wie das Konsortium vorging. Zwei Lidl-Mitarbeiter hätten demnach 2016 zu einem Betrieb des ein Jahr zuvor gegründeten Konsortiums gewechselt und dann einen früheren Kollegen bestochen, um ihrem neuen Arbeitgeber so Aufträge zu verschaffen. Die Aufträge kamen tatsächlich zustande, allerdings wurde der beschuldigte frühere Kollege vollumfänglich freigesprochen. Die von den Ermittlern recherchierten Unternehmen des Konsortiums boten immer wieder dieselben Dienstleistungen bei Lidl an. Die Betriebe waren zwar auf verschiedene Personen zurückzuführen, doch sie stammten alle aus dem gleichen Umfeld. Aus der Lombardei floss regelmäßig Geld an die Kassiere des Clans in Sizilien. Ein Möbelhändler nahm Briefumschläge mit Bargeld entgegen und führte gewissenhaft ein Kassenbuch über die Ein- und Ausgänge. Und, Ordnung muss sein, die Angehörigen von Mafiosi in Haft, die Geld erhielten, mussten natürlich eine Quittung unterschreiben. Die Ermittler hörten auch, wie das Geld aufgeteilt wurde. Es ging nicht um immense Summen, mal 3000 Euro für den Boss Laudani hier, mal 3000 Euro für jemanden da. Die Summe aller bei dem Clan gelandeten Beträge aus dem Konsortium schätzen manche aber auf einen siebenstelligen Betrag. In Mailand führte die Staatsanwältin Ida Boccassini das Verfahren, eine engagierte und mutige Verfechterin des Rechts, die es zu einiger Berühmtheit in Italien gebracht hat und inzwischen pensioniert ist. Es war allerdings nach außen gedrungen, gegen wen ermittelt wurde und weshalb. Boccassini erfuhr, dass die Gegenseite Zugang zu Akten hatte, die auf ihrem eigenen Schreibtisch lagen. Die dafür verantwortlichen Personen wurden nie ermittelt, doch eines der Sicherheitsunternehmen aus dem Konsortium war paradoxerweise auch für die Sicherheit des Gerichtsgebäudes in Mailand beauftragt, dort, wo die Antimafia-Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Nicht nur das, auch Ermittler ließen der Gegenseite Informationen zukommen. Die Beschuldigten führten ihre Geschäfte weiter, suchten aber ihre Büros nach Wanzen ab, scannten ihre Autos und führten wichtige Gespräche nur noch persönlich. Es half ihnen nichts. Mitte Mai 2017 wurden 14 Personen verhaftet. Lidl Italia lernte nach den Ermittlungen von Ida Boccassini ein wichtiges Instrument kennen, das der italienische Staat im Kampf gegen die Mafia entwickelt hat. Die kommissarische Verwaltung. Die Maßnahme ist außerhalb von Italien wenig bekannt und in Deutschland durch die zwangsweise Verwaltung jüdischer Betriebe im Nationalsozialismus im Zuge der sogenannten Arisierung abgrundtief diskreditiert. In Italien hilft sie kraftvoll, Unternehmen von Mafia-Einflüssen zu bereinigen. Gerichte verhängen sie für einen gewissen Zeitraum. Im Fall von Lidl wies die Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Mailänder Gerichts Mitte Mai 2017 an, dass 4 von 10 Generaldirektionen der Supermarktkette kommissarisch vom italienischen Staat verwaltet werden. Zumindest die Abteilungen für Erneuerungen und Neugestaltung, Logistik und Sicherheit. Das Gericht kritisierte in seinem Beschluss das Fehlen wirksamer interner Kontrollmechanismen bei Lidl. Das Unternehmen betont aber, es habe Maßnahmen zum Ausbau des bereits stark strukturierten Compliance-Systems eingeleitet. Nach einem knappen halben Jahr wurde die Maßnahme zurückgenommen, auch weil das Unternehmen voll kooperierte und belastete Mitarbeiter entließ. Ein großes Ermittlungsverfahren im Sommer 2023 zeigte, dass der Appetit der italienischen Mafia-Clans auf Lidl fortbesteht. Eigentlich hatten die Ermittler mehrere Mafiosi wegen eines Mordes abgehört, der schon weit zurücklag. Domenico Megna, der Chef des Megna-Clans aus Papanice, war 2014 aus langer Haft entlassen worden und hatte eine Tötung angeordnet, um seine Macht zu besiegeln. Der Mörder war gefasst worden. Megna beauftragte seinen Neffen Mario Megna, einen der wichtigsten Männer im Clan, und ein weiteres Mitglied, Giuseppe Pantisano, die Frau des Mörders bei einem Haftbesuch zu begleiten. Er wollte verhindern, dass sie zur Kronzeugin wird. Der Besuch fiel in dieselbe Zeit wie ein wichtiges geschäftliches Gespräch, nämlich ein Treffen von eben jenem Mario Megna mit nicht näher benannten Leuten von Lidl. Die Ermittler erfuhren das, weil sie Megna abhörten. Bei einer Autofahrt unterhielt er sich mit Pantisano. Zitat: »Gestern hat mir der Onkel, also der Boss Domenico Megna, gesagt, wenn die von Lidl anrufen, musst du nach Verona fliegen. Die von Lidl wollen ein Treffen. Ich habe ihm gesagt, die von Lidl kann ich nicht vertrösten. »Nein«, hat er gesagt, »du verschiebst das Treffen und fährst mit ihr. Denn wenn du nicht mitfährst, dann fangen die an zu reden.« Meckner bestimmte also, dass die Begleitung der Frau wichtiger war als das Business. So groß war die Sorge vor Verrat. Wie kam es überhaupt zu diesem Kontakt zwischen einem Mitarbeiter von Lidl Italia und dem Clan? Eine Anordnung zur Beschlagnahmung von Vermögen beschreibt den möglichen Hergang. Das Dokument richtet sich gegen den Polizeibekannten Mauro Prospero. Er besaß am Gardasee ein großes Touristenressort und sei eng mit dem Bürgermeister gewesen, erinnert sich ein Kronzeuge. Schon sein Vater habe mit den Clans aus Kalabrien kooperiert und Prospero habe einem ranghohen Mafioso eine Pistole mit entfernter Seriennummer geschenkt. Mario Meckner wusste, dass Prospero in der Vergangenheit schon geschäftlich mit dem Direktor von Lidl zu tun gehabt hatte. Meckner war von Gefolgsleuten informiert worden, dass ein paar Leute nach Crotone gekommen seien, weil dort eine Lidl-Filiale geplant sei. Um mehr zu erfahren, setzte er sich mit Prospero in Kontakt. Der hatte in der Vergangenheit diesen Lidl-Direktor, Alfonso Mosca, mit dem Clan zusammengebracht. Die Ermittler überprüften Mosca und stellten fest, dass er tatsächlich seit 2016 Gehalt von Lidl bezogen hatte, von einer Immobilientochter des Unternehmens. Meckner erklärte Prospero, er wolle die geplante Filiale für den Clan nutzen. Allerdings nicht mit Schutzgeld, das sei inzwischen zu gefährlich. Zitat: »Danach kann man nicht mehr fragen, dann verhaften sie uns. Manche wollen es nicht lernen wie Michel, 38 Jahre Haft, Andrea, 10 Jahre, sein Bruder, 8 Jahre.« Er wollte den Lidl-Manager Mosca stattdessen bitten, 20 Arbeiter von ihnen zu nehmen und 3-4 Kinder anzustellen von seinen Männern, die in Haft sind. Sie sollten dann auch tatsächlich arbeiten. Und wir geben ihnen eine Unterstützung für die Eltern. Am 23.11.2018 besuchte Mario Meckner Alfonso Mosca in dessen Restaurant Da Alfonso in Peschiera del Garda, um die Angelegenheit zu besprechen. Weiß der Himmel, warum ein Direktor bei Lidl nebenberuflich noch ein Restaurant führt. Es war 18.02 Uhr und damit noch nicht ans Abendessen zu denken. Alfonso Mosca bot seinem Gegenüber erst einmal einen Kaffee an. Er hörte sich an, was Meckner berichtete, und kündigte dann an, mit einem Kollegen über die Sache zu sprechen. Er komme bald auch nach Crotone und wolle Meckner dann treffen. Mosca fragte Meckner, ob er Grundstücke habe. Meckner: »Ja, ich habe alles, was nötig ist, in Crotone. Alfo, dort läuft alles, in jeder Hinsicht und für alle.« Mosca: »So etwa 8.000, 10.000 Meter.« Meckner: »Komm hin, du oder jemand an deiner Stelle. Wenn du kommst, bist du mein Gast.« Mosca: »Keine Sorge, ich komme mit meinem Kollegen, der sich um Kalabrien kümmert, und stelle ihn dir vor. Ihr seid auch Landsleute.« Meckner: »Aus Crotone?« Mosca: »Nein, er ist Kalabrese, auch aus der Gegend. Du musst mir deine Nummer geben.« Bevor sie die Nummern austauschen, geht das Gespräch etwas ins Private. Mosca erzählt von seiner Vergangenheit. Schnell kommen die beiden auf bekannte Mafiosi in der Region zu sprechen. Mosca: »Ich war 25 Jahre in San Leonardo di Cutro.« Meckner: »Dann kennst du also den Testone.« Mosca: »Alle.« Meckner: »Franco Lamanna?« Mosca: »Ja, die Lamannas, alle. Franco Lamanna, die Schießerei, 886. Wie endet die Nummer? Dann speichere ich sie ab. Wie ist dein Nachname?« Meckner: »Alfonso, ich muss jetzt gehen.« Mosca: »Mario, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Montag melde ich mich bei dir.« Lidl hat bis heute keine Filiale in Crotone eröffnet. Wichtig an dieser ganzen Geschichte ist, Lidl war zu keinem Zeitpunkt beschuldigt oder Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, sondern Geschädigter. Das Unternehmen bestätigt auf Anfrage die Darstellung weitgehend und erklärt zudem, 2009 Anzeige gegen Unbekannt erstattet zu haben. In Deutschland ist die kommissarische Verwaltung, wenn Unternehmen von Infiltrationen organisierter Kriminalität betroffen sind, kein Standard. In Italien stand 2023 auch die Logistiktochter der Deutschen Bahn, Schenker Italia, zeitweise unter staatlicher Verwaltung, nachdem ein Mafia-Clan anfing, sich in dem Unternehmen festzusetzen. Wenn mein Buch dazu beiträgt, dass wir in Deutschland darüber nachdenken, auch jenseits des Strafrechts Schutzvorkehrungen gegen die Clans aus Italien aufzubauen, dann hat es sein Ziel erreicht.